Kapitel 14. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten, denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn an sie verriete. Als die das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Und am ersten Tage der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm, »Wo willst du, dass wir hingehen und das Passahlamm bereiten, damit du es essen kannst?« Und er sandte 2 seiner Jünger und sprach zu ihnen, »Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folgt ihm, und wo er hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn, »Der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern?« Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist. Dort richtet für uns zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend kam er mit den 12. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, »Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten.« Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer nach dem anderen, »Bin ich's?« Er aber sprach zu ihnen, »Einer von den 12, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht. Wehe aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre.« Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, »Nehmet, das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, »Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes.« Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen, »Ihr werdet alle Ärgernis nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa.« Petrus aber sagte zu ihm, »Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht.« Und Jesus sprach zu ihm, »Wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen.« Er aber redete noch weiter, »Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen.« Das Gleiche sagten sie alle. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, »Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe.« Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen, und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, daß, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: Aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und alsbald, während er noch redete, kam er zu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greift und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi, und küßte ihn. Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muß die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut, und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon. Und sie führten Jesus zu dem hohen Priester, und es versammelten sich alle hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne bis hinein in den Palast des hohen Priesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die hohen Priester und der ganze hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts, denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte, Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen.